Reihe. Good evening, ladies and gentlemen. Hallo, herzlich willkommen hier zu 1 Live 4 mit mir, Klaus 4. 3 Stunden Musik, wenn ich mal schaue, was ich hier so geplant habe, dann sind da auch einige Tracks und Künstler bei, die mittel- oder aber unmittelbar mit dem Haldern Pop Festival zusammenhängen. Mir ist sehr wohl klar, dass dieses Festival in Haldern am Niederrhein, das jetzt am Wochenende über die Bühne ging, bereits sehr ausgiebig, nicht zuletzt natürlich hier auf 1 Live, aber auch sonst auf vielfältige Art und Weise medial begleitet worden ist. Aber es hat mir einfach so gut gefallen und mir ist klar, dass ich das so oder so ähnlich in all den Jahren zuvor vermutlich an dieser Stelle auch schon gesagt habe. Trotzdem möchte ich in diesem Jahr das berühmte eine Ausrufezeichen mehr hinter dieser Aussage hängen. So gut gefallen also, dass ich gar nicht umhin komme, das ein oder andere in Zusammenhang mit dem Haldern Pop Festival zu spielen. Außerdem möchte ich aus dem Grunde auch ein bisschen feierlich beginnen mit High Contrast und Claire Maguire und ihrem neuen Track Who's Loving You. 1-3-4, ganz ehrlich, das ist ein überragendes Album. Sentimental, sehr druckvoll. Einige werden vielleicht an die Hybrid Minds denken oder auch an Dee Bridge. Irgendwo dazwischen bewegt sich Tokyo Pros mit Musik aus seinem Album Presence, soeben erschienen. Wir wechseln ganz kurz den Floor von Drum and Bass rüber zu Garage. Ein älterer Titel, der mir zuletzt wieder mal in die Hände gefallen ist, Jack Dixon, zusammen mit Rick Grant. Die Running Man EP datiert, man höre und staune, aus dem November 2011. Daraus hier der Titel Muted. Das britische Duo Cry Wolf, das wir hier im Hintergrund noch hören, hat vor wenigen Tagen seine neue 12er veröffentlicht. Die beiden sind mit ihren House-Tracks, die immer so einen funky Edge haben, die sehr bass-heftig daherkommen, längst in die Taschen zahlreicher DJs gewandert, wie ich weiß. Auch die neue Doppel-A-Seite, nennen wir sie ruhig so, Education und Citrus, ist aller Ehren wert. Das hier ist die offizielle B-Seite Education von Cry Wolf. Never been sure, so I will follow the feeling and sing fever to the form, all of my fever to the form. Clean, but unclean is the dirt that you're made. nothing to fear. No, it's nothing, my dear. But how do I know what you're thinking? Maybe I thought it before. Maybe that's why I'm at your window. Es ist 22.30 Uhr und Probleme macht vor allem die A2 Hannover Richtung Dortmund. Zwischen Bad Alsen Ost und Feldheim gibt es 10 Kilometer Stau und weiter zwischen Dortmund und Oberhausen. Da zwischen Recklinghausen Süd und Herten nochmal 4 Kilometer Stau. Da ist die rechte Spur nach einem Fahrzeugbrand gesperrt. Eins live. Vier. Gerade habe ich hier einen Mann gespielt, der mir im Rahmen des Haldern Pop Festivals die Schuhe aber so richtig ausgezogen hat. Nick Malvi ist sein Name, mehr zu ihm gleich. Möchte eigentlich direkt weitermachen mit einem Track, den ich nach meiner Ankunft zu Hause gefunden habe. Ich konnte noch nicht groß recherchieren. Wir hören Kuhn Narins Electric Finn Band. Thank you. Oh, Kleiner Break an dieser Stelle. Nachdem ich zunächst Nick Malvi gespielt habe, dann eine Formation, die mit thailändischen Musikern besetzt ist, um ihren Kopf Kun Narin herum, die Kun Narins Electric Fin Band, haben wir gehört, die vorzugsweise auf einem dreiseitigen Instrument, der Fin, nämlich ihre Musik macht und dabei zu einer Trance-artigen Musik kommt, die mir ganz gut gefällt und die ich einfach mal zwischenschalten wollte zwischen zwei Acts, Nick Malvi nämlich und Fink, gerade gehört, die für mich ganz persönlich zu den absoluten Highlights des diesjährigen Haldern Pop Festivals 31. Ausgabe zählen. Ich meine, ich lasse mich gerne überraschen. Ich überprüfe scheinbar Bekanntes, indem ich bestimmte Bands sehe, oder aber ich korrigiere. Dafür ist das Haldern Festival bei mir auch immer in all den Jahren gut gewesen, eine vorgefasste Meinung vielleicht doch zu verändern. Und dieser Nick Malvi insbesondere, der sich vor einiger Zeit eine Auszeit genommen hat vom angestammten Portico Quartet, der hat mich so aus den Socken gehauen mit einer wunderbaren Stimme, mit großartigen Songs und mit einer fantastischen Gitarrentechnik, die ihn und die Band befähigte, die Stücke, diese akustischen, diese Folk angehauchten Tracks wirklich tanzbar zu machen, nicht aufgrund von irgendwelchen schmissigen Refrains, sondern weil er sie mit seinem Spiel, sei es, dass er Akkorde schlug oder aber, dass er sich in der sogenannten Single Note Technik erging, also einzeln die Saiten mit Fingern anschlug und so Tonfolgen kreierte, weil er damit einen unglaublichen Drive kreierte. Ich selber bin relativ hoch gewachsen, vermutlich ein schlechter Tänzer, aber um mich herum waren verdammt nochmal nicht wenige im sogenannten Spiegelzelt, die sich animiert fühlten, seinem Groove und nichts anderes war das zu folgen. Eine absolute Entdeckung von mir. Am nächsten Morgen bin ich sofort zum örtlichen Schallplattenladen neben der Haldern Popbar geeilt und habe tatsächlich das allerletzte Exemplar von Nick Malvi, welches die beiden netten und fachkundigen Fachkräfte dann auch im Laden hatten. Das konnte ich also ergattern. Die Rede ist von Nick Malvis Debütalbum entsprechend, das im Juni dieses Jahres erschienen ist. Ich bin heilfroh, dass ich den Mann auf diesem Wege habe entdecken können. First Mind heißt es. Einige Leute hatten sich gefragt, kann das mit der vierköpfigen britischen Band Fink, die im Grunde gar nicht so weit entfernt ist, mit ihrem Groove Folk und ihren mächtigen Dub-Exkursionen, kann das funktionieren auf der Hauptbühne? Und im Nachhinein muss man feststellen, ja, es hat funktioniert. Die Band hat einen unheimlichen, teilweise etwas düsteren und gesammelten Druck erzeugen können, der wirklich ein riesiges Publikum am Samstag, am späten Nachmittag gegen 18 Uhr in den Bann zog. Ich habe noch zynischerweise angemerkt, wir hatten gestern, gemeint war der Freitag, so dermaßen viel Regen. Eigentlich wäre der jetzt besser geeignet beim Konzert von Fink. Für die Bemerkung habe ich eine Reihe von bösen Blicken geerntet. Hier kommt ein neuer Track von Midland. Aus seiner neuen EP, die heißt Duster, Midland. Bye. Dieser wunderbare Midland mit einem von insgesamt drei Tracks aus seiner Duster EP. Einige Bands sind so ein wunderbares Mittel für jeden von uns persönlich so ein bisschen in der eigenen, in der ganz persönlichen Geschichte herumzuwühlen. Sie lassen einen denken an Bands, die man schon lange nicht mehr im Kopf hatte, an Lieder, vielleicht auch an irgendwelche Geschichten. So ist es mir mit einer Gruppe ergangen, die ich gar nicht live gesehen habe, weil ich zu diesem Zeitpunkt, das bleibt bei solchen Festivals ja nun mal nicht aus, in einige Biere gelaufen war, sprich in eine Gruppe von Leuten, ein fröhliches Hallo und wie geht's und so weiter. Und natürlich aus der Hüfte geschossen kam dann ein Bier nach dem anderen. Also nicht, dass ihr denkt jetzt. Aber wie gesagt, ich habe diese Gruppe verpasst. Habe sie dann am nächsten Tag im eben schon erwähnten Plattenladen entdeckt. Eine Manchester-Band, an der der Hauptverantwortliche des Festivals, Stefan Reichmann, einen absoluten Narren gefressen hat. Die Gruppe wird ihre kommenden beiden Alben auch auf dem Haldern Pop Label veröffentlichten. Die Rede ist von The Slow Show, einer Band um einen Sänger, der eine so sonorige, griffige Stimme hat, dass diese Stimme mich hin zu einer Gruppe führt, die ich gleich auch spielen möchte, die ich schon längst nicht mehr im Kopf hatte. Hier ist zunächst Musik von The Slow Show aus Manchester. Now, yeah. got into an accident and couldn't come to school. But when he finally came back, his hair had turned from black into bright white. He said that it was from when the cousin smashed his Was habe ich da eben gespielt? Zunächst die Brother EP von der schon namentlich erwähnten Band The Slow Show aus Manchester und dann ein Titel aus 1993, der sich damals zur Überraschung vieler so zum echten Hit gemausert hat von der kanadischen Band, den Crash Test Dummies aus ihrem Album God Shuffled His Feet, der Titel von The Slow Show, kurioserweise den ich gespielt habe, God Only Knows. Viele Tracks der Crash Test Dummies mochte ich eigentlich gar nicht so, aber dieser, ich kann den bis heute irgendwie gut hören und wie gesagt, er ist mir bedingt durch die Slow Show in Erinnerung gekommen. Entsprechend habe ich ihn gespielt. So, ich will versuchen, mich kurz zu fassen. Festivals, gerade solche auf dem Land. Wer von euch mal die Gelegenheit hatte, ein Festival in seinen Anfängen bereits kennenzulernen, der wird vielleicht bestätigen, am Anfang ist so ein Festival mitsamt seinen Besuchern innerhalb des kleinen Ortes, in dem es stattfindet, sei das nun Haldern, sei das Beverungen in Ostwestfalen, so etwas wie ein Störenfried. Die Leute schauen sich um und denken, was ist da los? Was sind das plötzlich für Leute hier im Ort? Die kennt man ja gar nicht. Was machen die? Was haben die für Klamotten an? Die sind irgendwie anders als wir. Aus solchen Störenfrieden, aus diesem Aufeinanderprallen entwickeln sich in Büchern, Romanen, Theaterstücken, in Filmen oft die ganzen Handlungsstränge. Es kommt zu Reibung und zu Spannung, oft auch zu irgendwelchen Dramen und so weiter und so fort. Das muss ich hier nicht weiter ausführen. Bei Festivals ist das oft anders. Mit den Jahren verbrüdern sich die Einheimischen mit den Gästen und jeder lernt vom anderen und stellt fest, ja, so schlimm ist das ja alles gar nicht. Man kann mit denen ganz gut klarkommen und so ist jeder in der Lage, sich irgendwie über seinen eigenen ursprünglichen Tellerrand hinaus zu bewegen. Ich habe zum Beispiel auf dem Festival, wenn es so um die Frage geht, wie kommen wir miteinander klar, so zwei, drei, vier kleine Anekdoten erlebt. Eine ging so: auf dem Campingplatz waren ein paar Leute um einen Typen, den alle nur kurz Kongo Müller rufen, saßen am Campingbus unter so einem Vorbau, tranken Bier. Nebenan wurde Fußball gespielt und bei einer Situation flog der Ball nun mit relativer Wucht und Werf gegen den Wagen. Na, da würde mancher sich aufregen. Aber ich glaube, es war Kongo Müller oder einer der anderen Anwesenden, der den Fußballspieler fragte, sag mal, hast du den mit links oder mit rechts geschossen? Worauf die Antwort kam, ich bin beidfüßig. Und damit war die Sache absolut geregelt. Bei anderer Gelegenheit stand ich auf dem Festivalgelände, kam irgendwie ins Gespräch mit einem Mann, so um die 50, Ende 40 vielleicht, der aus dem benachbarten Kalka kam, der sagte, früher dachte ich immer, das ist so gar nichts für mich, bin berufstätig, hab Familie, hab ein eigenes Haus, hab drei Kinder und dachte so, lass die mal für sich, das geht mich nichts an. Aber dann hat mein Dachdecker gesagt, da musst du unbedingt mal mit hingehen. Das war vor 10 Jahren, erzählte der Mann mir. Und seitdem komme ich jedes Jahr. Ich finde das total großartig hier. Das alles habe ich erzählt, um so ein bisschen vielleicht auch zu dokumentieren, wie friedlich das alles ist. Hier kommt ein Track von Kano, in dem auch so sich eine Welt herbeigesehnt wird, ohne Kugeln. How we living, wie wir leben. Hier ist Kano aus England. I got this long intro, I got nothing to say. I just want to ask one question. Hear me out. How we living? My east side niggas, how we living? How we living? My bulletproof west, how we living? How we living? My niggas up north, how we living? How we living? My niggas down south, how we living? How we living? How we living? My niggas, how we living? Sinning, cause that's the only way we think we're winning. Killing, cause that's the only language people listen to. Slinging, cause that's all you can manage when you've been into prison, forbidden to listen. Good riddance to bad rubbish. We don't know how to forgive, we hold grudges. And we don't know how to receive, we throw punches. And we don't know how to believe that there's too much drama. I feel like walking roll with two straps and armor. All we care about is funds and gongs, guns and arms. The best chick on your arm, the best watch on your wrist. Your best watch your wrist, cause them boys are. Best cop your blitz, cause them boys are. Best tink your whip like them boys' cars. But I don't wanna be cocking it back, and everywhere I go, watching my back. I just wanna hop on a track, do my thing, not put on the act. I don't even wanna put on bling. Fuck up, go to jail, get put on the wing. Got my own mind, never been put on the string. Cause I just wanna be the best.

The Convoluted Truth, das ist die Debüt-EP des ehemaligen Bielefelders, jetzt Neu-Berliners Sieren, den ich ausgesprochen gerne spiele. Zuvor haben wir Folti DL mit einem Titel aus seinem neuen Album In the Wild gehört. Hier kommt ein ganz junger Kerl, der heißt Thompson, Josh Thompson, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, genau. Alma Construct ist der Name von ihm. Meine Güte, ich tue mich schwer hier und da mit den entsprechenden Sätzen. Also Josh Thompson nennt sich Alma Construct. Warum bin ich nicht gleich darauf gekommen? Und seine EP, die Ende August erscheint, gleichnamig. Alma Construct also. Eine von mir sehr geschätzte Band, in die wir mal kurz hineinhören. Spoon aus Austin, Texas in den USA. Das neue Album They Want My Soul. Out. future. Wunderbare Band, die sich übrigens meines Wissens, na, ich weiß es ziemlich genau, nach einem Titel der deutschen Band Can, eben Spoon, benannt hat und auch immer mal so krautige Anleihen durchblicken lässt. Jedes Festival hat vermutlich seine magischen Momente, wenn ich an das Haldern Pop-Festival denke und an die das Festival begleitenden örtlichen Tageszeitungen, dann habe ich in all den Tagen von Donnerstag bis einschließlich Samstag diesen Begriff der Magie eigentlich des Öfteren gelesen. Der für mich magischste Moment ereignete sich am gestrigen Samstag um 21 Uhr. Um diese Zeit sollte eigentlich Patti Smith mit ihrer Band auf der Hauptbühne stehen. Sie stand aber nicht dort, weil sich das Konzert geringfügig verspätete, beziehungsweise der Konzertbeginn. Um 21 Uhr drückte ich mich mit einem befreundeten Journalisten aus Süddeutschland hinter der Bühne rum. Wir beide hatten dasselbe Ziel. Wir wollten es so ein bisschen schmecken, wie sie kommt mit ihren Leuten, wie sie sich bewegt, wie so die Gestik der Gruppe ist. Dann wurden wir aber wie kleine Jungen weggescheucht. Der Backstage-Bereich wurde hermetisch freigemacht, was bei anderen Bands in dieser Form nicht der Fall ist. Wir verzogen uns also ein bisschen zur Seite, hatten aber immer noch den Blick frei auf die entscheidende Schneise, die Band kommen musste, um dann von hinten die Treppe hoch zur Bühne zu gehen. Und dann kamen sie. Und ohne dass ich das hier auch nur ansatzweise esoterisch erhöhen will oder müsste, die Art und Weise, wie sie kamen, Patti Smith mit ihrer Band, glich so einem absolut entspannten Abendspaziergang. So ganz locker, so ganz easy, ohne jede Eile, gingen sie auf die Bühne und spielten ein aus meiner Sicht hinreißendes Konzert. Wir alle wissen, dass es immer mal Gründe gibt, gerade im Vorfeld am vermeintlichen Top-Act herumzumäkeln, warum der, warum die, warum nicht der oder die und so weiter und so fort. Patti Smith war aus meiner Sicht der Top-Act dieses Festivals. Ein hinreißendes Konzert von einer Band, die gedämpft spielte, aber sehr cool, hier und da neusige Auswüchse hatte, der es gelang, alte Hits zu integrieren, ohne dass auch nur ansatzweise so etwas wie Gestrigkeit entstand oder blöder Pathos oder irgendwas in der Richtung. Nicht jeder wird vielleicht wissen, dass am gestrigen Samstag, dem 9. August, sich der Todestag des Grateful Dead Kopfes Jerry Garcia zum 19. Mal jährte. 1995 ist er verstorben. Und ohne große Worte, aber irgendwie so wunderbar klar, spielte Patti Smith mit ihrer Band ein Stück, das sie im Jahr 2000 veröffentlicht hat, nämlich Grateful, das eben ganz klar und eindeutig an Jerry Garcia ging. Und auch bei anderer Gelegenheit widmete sie einen Song einem verstorbenen Weggefährten Lou Reed, nämlich indem sie eine persönliche Anmerkung vornahm, eine der wenigen, als sie, die sich auf den Ort Haldern bezog, als sie sagte, sie sei schon etwas eher da gewesen, habe den Anblick der Kornfelder genossen, ein schöner Tag, a perfect day, und dann eben spielte sie besagten Song von Lou Reed. Here's Grateful von Patti Smith. Hier ist es. just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep. Just a perfect day. Problems all left alone. Weekenders on our own. It's such fun. Just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else, someone good. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on. Just what you sow. You're going to reap just what you sow. Der beste, der perfekte Tag, Perfect Day, Lou Reed, hier im Original aus seinem Transformer-Album. Einige Bands sind dermaßen abgezockt, dermaßen gut. Es geht nicht darum, jeden Song zu unterschreiben oder zu sagen, dieser Song geht mir ans Herz, aber man ist beeindruckt von der Klasse jedes einzelnen Musikers. Eine der vielleicht besten Festivals des ganzen Konzerts, des ganzen Bands, des ganzen Festivals kommt aus Los Angeles und war in gleich zweifacher Mission unterwegs. Coole West Coast Tracks, so cool aus der Hüfte geschlagen, hier und da so ein bisschen kantrifiziert. Man kann das neuerdings so unter dem Genre Softrock, meinetwegen auch durchaus Yachtrock, einordnen. Und das sind Bands, die man vor einigen Jahren auf diesem Festival und auch auf anderen in dieser Form vielleicht nicht erlebt hätte. Aber die Zeit geht nicht weiter und es geht darum, das zu schmecken, das zu spüren. Und das haben die Leute in Haldern, die Crew, die verantwortlich ist, das haben die fantastisch auf die Reihe bekommen. Alles hat sich so kaleidoskopartig schön zusammengefügt. Es waren super smarte Softrock-Bands da und das absolute Highlight aus meiner Sicht, die Doors.

start all over again. Wir haben gerade gehört einen uralten Titel, ich tue mich immer schwer. Es ist im Prinzip eine kanadische Band, eine fünfköpfige Band, die zu 4/5 aus Kanadiern bestand. Ein Amerikaner war mit an Bord. The Band, die unter eigener Flagge Platten, Songs veröffentlicht hat, die aber auch eine Zeit lang als Backing Band von Bob Dylan mit ihm eben unterwegs war. Und das ist so eine Gemeinsamkeit, wenn man so will, mit den Doors, die ich davor gespielt habe, die auf dem Haldern Pop Festival zunächst unter eigener Flagge spielten und kurze Zeit später den Standort wechselten vom Spiegelzelt hin zur Hauptbühne, um dort als Backing Band für Kanna Oberst und ein großartiges Konzert zu fungieren, das überdies auch noch die beiden reizenden Schwedinnen Kit, da hätte ich mir den Namen doch aufgeschrieben, jetzt habe ich den vor lauter anderen Namen nicht im Kopf, den reiche ich aber. First Aid Kit, da ist er mir wieder in den Kopf gekommen, die ebenso auf der Bühne kurzzeitig waren wie Kanna Oberst zuvor beim Konzert von First Aid Kit. Kommen wir mal zu dem Titel hier, Stage Fright, den ich von The Band gespielt habe, Bühnenangst, Bühnenfieber. Ich kann das bei der Vielzahl an Bands natürlich nicht ermessen, wer im Einzelnen da wie viel Nervosität, Anspannung ausstrahlte. Bei einem durfte ich es aus nächster Nähe erleben und das war sehr sympathisch, das so mitzukriegen. Ich rede von Stefan Honig, einem Musiker aus Düsseldorf, der in wenigen Tagen sein neues Album It's Not a Hummingbird, It's Your Father's Ghost veröffentlichen wird, der seine Vision von einem Folk-Orchestra mit Stücken, die vielen Drehungen und Wendungen unterworfen sind, weitertreibt und der klar besser und weiter nach vorne gesprungen ist und das nachhaltig aus meiner Sicht auch untermauert hat mit seinem Auftritt auf der Hauptbühne des Festivals, mit dem er geschichtlich sehr eng verwachsen ist und wohl früher, wie er offen zugibt, auch immer davon träumte, vielleicht einmal auf dieser Hauptbühne stehen zu können. Das war diesmal der Fall und er war wirklich verdammt angespannt, nervös. Er hat, glaube ich, das Beste getan, was man tun kann. Er hat, bevor die komplette Band einsetzte, den ersten Song ganz alleine gespielt. Nur er, ich weiß gar nicht, hatte er mit seiner Gitarre. Und das ist so eine Art Lotteriespiel, wo er vermutlich selber spüren konnte, kriege ich das heute hin? Wie reagiert das Publikum? Oder bin ich unsicher? Gehe ich auf Eiern? Aber die Leute reagierten unheimlich positiv und das gab ihm die Sicherheit, wirklich sehr klar und gut durch ein Konzert zu führen, das dann etliche Gäste noch hatte, zu guter Letzt sogar die Horny Horns, eine Bläsergruppe aus Haldern, die er dort rekrutiert hatte. Da war er extra noch zu denen auf einen Bauernhof gefahren, die hatten geprobt. Einen Abend vorher, am Donnerstagabend um 22 Uhr, die komplette Band, es müssen 12 bis 15 Leute gewesen sein, nochmal eine Probe, und zwar im Tonstudio Keusken. Das ist das Tonstudio, das oben am Ende des Campingplatzes sich befindet, wo auch seit einiger Zeit immer mal einige kleine Konzerte in dem Aufnahmeraum stattfinden. Und dann war er eben sehr erleichtert und glücklich nach einem Auftritt, der wirklich einfach rund war. So, ich möchte aus dem Honig-Album einen Titel spielen, nämlich den, der vorab ausgekoppelt ist. Das ist Lemon Law. A lemon law, you have the right to pay, and nothing's ever set in stone. My first impression was that you were going to stay with all them watching. Oh no, don't tell me what you want. no, don't let me down. Gotta figure it out on my own. I'll excuse myself, good night. I'll meet you in the dark. I'll meet you by the waterfall. My damsel in distress will show him how it's done. Eins, zwei, vier, lieber Stefan Honig, in dieser Sendung musst du damit leben, dass nach deinem Song gegebenenfalls hier so ein Massive Drum and Bass Track hereinbricht. Na, so massiv habe ich den im Moment ja noch nicht laufen. Polyphony ist das neue Album von Logistics, aus dem ich hier ansatzweise zumindest einen weiteren Titel spielen möchte, nachdem ich das zuletzt ja schon vorgestellt habe. Gleich gibt's die Infos hier auf 1 Live. Dann geht's weiter mit dieser kleinen Show, in deren Verlauf ich noch von meinen zwei kleinen Kirchgängen berichten möchte. Unter anderem natürlich. 1 Live 4. Ich hatte eben, glaube ich, von gleich zwei Kirchgängen gesprochen in Verbindung mit dem Haldern Pop Festival. Der eine oder der erste betrifft eine Band, deren Konzerte für mich so eine Art persönlicher Kirchgang sind. Ich muss gestehen, ihre Songs ergreifen mich, berühren irgendetwas in meinem Leben, möglicherweise in der Vergangenheit, das ich noch nicht so richtig habe finden können, was es ist, aber sie berühren es jedenfalls. Und es ist ganz eigenartig. Ich rede von den Champs und ihrem Auftritt im Spiegelzelt des diesjährigen Festivals. Ich habe die Gruppe nun mehrfach gesehen. Dieses war mit Abstand ihr bester Auftritt aus meiner Sicht. My Spirit is Broken. Hier sind die Champs aus England von der Isle of Wight. My spirit is broken, my hands are on fire, my heart is choking on twisted desire, but I keep on running, keep on running to you, to you, to you. My spirit is broken, I'm down on my luck, but my love is electric, too much to give up. I will keep on running, keep on running. Wunderbar. Down Like Gold, das Debütalbum der Champs um die beiden Brüder. Die sind so nett, so sympathisch, so angenehme Zeitgenossen, Michael und David Champion. Das Festival wird traditionell bevölkert auch von Besuchern aus den Niederlanden. Natürlich auch der Moderator des Festivals ist ein Niederländer. Vielleicht ist euch im Publikum einer unter den 6000 aufgefallen mit feuerroten Haaren, der zu allem Überfluss, ich glaube sogar an zwei Festivaltagen, noch mit einem, also wenn ich das einfach mal sagen darf, porthässlichen T-Shirt der Gruppe Rush herumgelaufen ist, das auch so feuerrote Farbtöne spuckte. Nun ja, er ist ein super netter Typ. Es ist der rote Wim, wie wir ihn nennen. Er kommt aus den Niederlanden und er ist beileibe natürlich nicht der einzige Niederländer. Da gibt es zum Beispiel auch Richard from Leiden. Wenn ich jetzt ins Englische wechsle, dann deshalb, weil dieser Richard ist Brite, lebt aber, ich hoffe, ich spreche die niederländische Stadt gerade richtig aus. Sie hat ungefähr 100.000 Einwohner, Leiden. Er lebt seit einiger Zeit dort, seit vielen Jahren im Grunde schon. Erzählt mir immer, dort sei früher eine große britische Community gewesen. Und mittlerweile sind alle abgehauen. Also er hält da auf jeden Fall die Stellung. Ich sehe ihn öfter, treffe ihn öfter auf dieser oder jener Veranstaltung. Und immer, wenn wir uns sehen, schwärmt er mir von einer niederländischen Band vor, deren Namen ich immer vergesse. Ich muss immer, Richard, erzähl mir nochmal, wie hieß die Gruppe nochmal? Rats on Rafts. Jetzt habe ich es mir diesmal extra aufgeschrieben, bin nach Hause gefahren, hab recherchiert, hab mir ein paar Tracks besorgt und ich muss sagen, diese Gruppe aus Rotterdam, richtig gut, einige werden sie womöglich kennen, im letzten Jahr erschien ihr Album The Moon is Big und aus dieser Gruppe, die zwar nicht aufgetreten ist, aber das ist das Schöne, man spricht ja teilweise auch über Bands, die eben gar nicht vor Ort sind, das reichert das Ganze nochmal zusätzlich an, also diese Rats on Rafts, die möchte ich jetzt endlich spielen, dann werden die sich auch in meinem Kopf besser festmachen, weil ich die dann auch nochmal in die Playlist setzen muss. Und wenn ich Richard from Leiden beim nächsten Mal treffe, dann werde ich ihm sagen, hör mal, Rats on Rafts, echt geil, die habe ich gespielt. Hier sind sie. Spiegelzelt, Haldern Pop Festival, späte Freitagnacht, die kanadische Band Ort. Shouting out.

out of time. Things are moving way too fast for me. I think I'm losing my mind. But girl, you give me more than something. It's a new feel, yeah. So let me give you all my love, all my love. Love this sea is running out of time. Things are moving way too fast for me. I think I'm losing my mind. Ich pendle in dieser Sendung heute Abend, / heute Nacht, so ein bisschen zwischen elektronisch tanzbaren Beats und, sagen wir mal, allen nur denkbaren, hoffentlich allen nur denkbaren Schattierungen von Rock, Pop, Indie, Rock und versuche Letzteres auch hier und da natürlich anzudocken am Haldern Pop Festival, das an diesem Wochenende über die Bühne ging. Gleichwohl wollte und will ich nicht versäumt haben, die zuletzt gehörten drei Titel zu spielen. Jeder für sich ein unheimlich interessanter, spannender Titel. Das ging los mit einer neuen Aufnahme des britischen Duos Common and Appleblim. Letzterer, Lawrence Osborne, heißt er bürgerlich, ehemals Partner von Sam Shackleton. Die beiden haben das Dubstep Left Field, also ganz außen stilistisch, Label Skull Disco, Schädel Disco betrieben. Und wenn man so will, ist das, was Appleblim seit einiger Zeit an der Seite von Common fabriziert, zwar geradlinigere Hausmusik, aber immer noch Skull Disco, weil sie doch sehr verdreht ist, sehr spannend und immer auf der Suche nach neuen Beats, neuen Takten ist das, verhält sich auch auf der aktuellen EP Motion Blur, aus der ich einen Titel gespielt habe, genauso. Danach kam ein Produzent, der ist sehr spooky, sehr geheimnisvoll, sowohl was seine Musik betrifft, über der immer so geheimnisvolle Schatten liegen, als auch was seine Biografie betrifft. Er heißt oder nennt sich Moiré. Shelter ist sein Album, das in dieser Woche erscheinen wird, und daraus habe ich einen Titel gespielt, der auch Vocals hatte und die kamen von Bones. Ich kann zu Moiré wirklich nicht viel sagen. Er hat ein, zwei EPs im Vorfeld veröffentlicht und jetzt eben dieses Album, das ich ausgesprochen spannend finde. Gerade verklungen ist Huxley mit einem Titel aus seiner aktuellen 12er The Machine. So viel mal dazu. Ich habe mich schon immer gefragt, nicht immer, aber seit einiger Zeit frage ich mich, wie cool ist es eigentlich, den Amerikaner Tom Petty mal wieder in einer Show wie zum Beispiel dieser hier zu spielen. Das Haldern Pop Festival hat mir da eine Antwort geben können. Es ist cool, man kann es machen. Vorausgesetzt, ich darf vielleicht in wenigen dürren Sätzen erzählen, was sich ereignet hat. Ich saß bei einer Gelegenheit an einem Tisch, trank meinen Kaffee und mir gegenüber saß ein, wie sich zeigen sollte, 10-jähriger Junge aus Berlin, der so ein bisschen in seinen Nudeln herumstocherte. Ich sagte so, hallo, na, bist du auch Musiker? So ins Blaue gefragt und zu meiner Überraschung antwortete der Junge, ja, ich spiele Akkordeon und Cello. Ich sagte daraufhin, schade, ich habe dich gar nicht spielen sehen. Er sagte, ich stehe auch nicht selber auf der Bühne. Ich bin mitsamt meinen Schwestern, die er mir nun auch zeigte, drei Mädchen, die nur unwesentlich älter waren als er, mitsamt meinen Schwestern und einem weiteren Bruder, den ich noch habe. Wir sind so seelischer Beistand für unseren Vater. Ja, jetzt wurde ich doch ein bisschen neugierig. Es stellte sich heraus, die komplette Familie, die Mutter war auch da, kommt aus Berlin und der Vater, André de Ridder, ist Kopf einer Formation, die bei mir sowieso schon die ganzen Tage lang Fragezeichen im Kopf aufgetürmt hatte. Wer sind die? Was genau beabsichtigen die und was tun die? Stargaze nennt sich dieses Ensemble, das gewissermaßen in der Mitte des Ortes Haldern angekommen war, wo das Festival ja nun auch schon seit einiger Zeit in der örtlichen Kirche, eben in der Dorfmitte, angekommen ist. Also in der Kirche war des Öfteren dieses Ensemble Stargaze zu hören. Der 10-jährige Junge erklärte mir nun, Stargaze sei eine Ableitung von, er suchte ein bisschen den Begriff, dann fand er ihn von Shoegaze, also auf die Schuhe gucken. Es gab ja diese Shoegazer-Bands, die immer nach unten auf die Schuhe guckten, weil da ihre ganzen Effektgeräte standen. Stargaze also hoch zu den Sternen gucken, gewissermaßen in die Zukunft, ins Morgen, wenn man so will. André de Ridder ist der Kopf eines Ensembles, das schon seit einiger Zeit sich zum Ziel gesetzt hat, Unterhaltungsmusik in eine Form von E-Musik zu überführen. Ernste Musik, die aber nicht notgedrungenerweise Klassikmusik sein muss, sondern die auch an den Gestaden der Avantgarde-Musik beispielsweise gerne Halt macht, spricht der sogenannten Minimal-Musik. In der Kirche in Haldern gab es so Konzerte mit dem Stargaze-Ensemble, Klavier, Oboe, also durchaus klassisches Instrumentarium, an der Seite von zum Beispiel Grant Hart von Shara Verdon, in Klammern My Brightest Diamond, oder auch von Alexi Murdoch. Dann wurde in unheimlicher Kleinarbeit in dem bereits erwähnten Tonstudio Keusken, oben am oberen Rand des Campingplatzes, mit diesen Musikern geprobt, um ihre Stücke eben in eine andere Form zu übertragen. Wobei insbesondere Shara Verdon, My Brightest Diamond, unheimlich notenfest ist. Alles wurde mit Noten aufgeführt und eine studierte Musikerin ist. Gleichzeitig wurde im Tonstudio Keusken ein Song von Tom Petty bearbeitet, der leider noch nicht fertig war, musste noch abgemischt werden, sonst hätte ich den heute Nacht hier spielen können. Denn Anfang September findet in den Niederlanden auf der Insel Vlieland ein Festival statt und dieses Festival, einige werden es vielleicht kennen, heißt Into the Great Wide Open. Wer dieses Festival besuchen will, muss notgedrungen die Fähre nehmen, um vom niederländischen Festland eben auf die Insel Vlieland zu gelangen. Und auf der Fähre soll nun eine neue Version von Tom Petty's, denn der ist der Namensgeber mit seinem Song dieses Festivals, von Tom Petty und seinem Song Into the Great Wide Open über die Boxen der Fähre für die Besucher erklingen. Finde ich eine gute Idee. Das Ganze wurde, wie gesagt, bei Klaus-Dieter Keusken, diesem rührigen Kerl, ich mag den sehr, hab den mal kennengelernt, im Keusken-Tonstudio bereits inszeniert und fertig aufgenommen. Nun habe ich die neue Version nicht, also Tom Petty ist heute Nacht einfach mal cool und ich glaube, er ist es sowieso. Hören wir also das Original. Eddie waited till he finished high school. He went to Hollywood, got a tattoo. He met a girl out there with a tattoo too. The future was wide open. They'd moved into a place they both could afford. He found a nightclub he could work at the door. She had a guitar and she taught him some chords. The sky was the limit. Into the great wide open, under the skies of blue. Said it always played from the heart. He got an agent and a roadie named Bart. They made a record and it went in the charts. The sky was the limit. His leather jacket had chains that would jingle. They both met movie stars, partied and mingled. Their A&R man said, I don't hear a single. The future was wide open. Ich möchte im Anschluss an diese Sendung einen kleinen Ferienbreak antreten. Erlaubt deshalb, dass diese Sendung hier heute nicht nur beim Haldern Festival andockt, sondern auch beim vor der Tür gewissermaßen stehenden CO Pop Festival in Köln, und erlaubt, dass ich zwei, drei Sachen spiele, die mir einfach besonders wichtig im Rahmen dieses Festivals sind oder auch am Herz liegen. Ich mag dieses Spot-Festival in Dänemark sehr, das ich seit einigen Jahren besuche, auf dem ausnahmslos skandinavische Musik von jungen, zumeist talentierten, zumeist jungen, so muss es heißen, Talent wird einfach mal unterstellt, Bands vorgetragen wird, und das Festival präsentiert sich nun seit einigen Jahren auch im benachbarten Ausland, in Österreich zum Beispiel, was nicht ganz benachbart ist, aber für Deutschland trifft das schon zu, eben dann in Köln. Da heißt es Spot on Denmark. Das waren in den letzten zwei, drei Jahren Abende kurz vor Weihnachten, wo ausgesuchte dänische Bands vorgestellt wurden. Jetzt im Jahr 2014 ist dieser Spot on Denmark Abend integriert gewissermaßen in das CO Pop Festival und findet bei freiem Eintritt am Freitag, 22. August, im Stadtgarten in Köln statt. Unter anderem mit der gerade gehörten Gruppe Julia's Moon. Das ist pure Popmusik, Elektro, R&B. Ich habe die Band in Aarhus auf dem Spot Festival schon bereits sehen können. Und viele glückliche Gesichter. 3000 Leute sind gefeiert worden. Unglaublich. Ich freue mich sehr auf den Auftritt dieser Gruppe Julia's Moon, der nicht der einzige seiner Art ist. Insgesamt 4 Bands treten auf dem Spot on Denmark Abend im Rahmen des CO Pop Festivals. Total empfehlenswert. Dieses Paket ist so stark, wie es wirklich in den 3-4 Jahren, wo es durch Europa zieht, noch nie war. Absolut empfehlenswert. Diese Band hier, Blaue Blume. In Dänemark am 22. August im Kölner Club Stadtgarten mit Blaue Blume, Julius Moon haben wir gehört, Asbjørn hier im Hintergrund sowie dem ebenfalls aus Dänemark kommenden Duo Killjay. Vielleicht wird der ein oder andere sagen, was ist denn jetzt am nächsten Wochenende? Am liebsten würde ich ja nach Haldern, wahlweise zurück nach Haldern oder aber, weil ich noch nicht da war, einfach mal eine Woche später nach Haldern. Das geht durchaus. Ich würde vielleicht nicht unbedingt oder nicht nur nach Haldern fahren, sondern macht getrost auch mal einen Abstecher ins Nachbardorf nach Haffen. Da ist nämlich am nächsten Wochenende großes Schützenfest für alle, die das interessiert. Ich habe mich, wie sich das gehört, ich bin ja Journalist, ich muss sowas ja klar und deutlich sagen, habe mich schlau gemacht bei meinen Gastgebern, dem Ehepaar Reinders, Bauernhof Reinders, eben in Haffen, am nächsten Samstag. Antreten, so heißt das, antreten um 17 Uhr. Und der Zapfenstreich, den wir jetzt hier auch gleich haben, ist nämlich gleich Feierabend, der dann im Rahmen des Schützenfestes Haffen am Samstag um 21.30 Uhr. Ansonsten lieben Dank an dich und euch für deine, eure Aufmerksamkeit. Alles Liebe, alles Gute für die anstehende Woche. Bleibt gesund und munter. Ich gehe fest davon aus, dass Curse hier am nächsten Sonntag in das Geschehen eingreift. Mein Name ist Klaus Vier. Alles Liebe, alles Gute. Ciao. We'll be right back.